Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Er war im Anhaltinischen aufgewachsen. Ein Spätkömmling, das über alles geliebte einzige Kind. Sein Vater arbeitete bei der städtischen Verwaltung, die Mutter stand einem kleinen Unternehmen vor, das Wirkwaren fertigte. Beide hatten nicht viel Zeit und vertrauten auf die Wirklichkeit der mitteldeutschen Kurstadt als Fortsetzung des Kokons, mit dem sie das Kleinstkind umhüllt hatten. »Ich bin auf der Straße erzogen worden«, sagte er immer, »aber ich konnte sicher sein, dass meine Eltern zu mir halten würden.« Der Kokon zerriss mit der Heirat. Die Frau, mit der er sich ein Leben lang verband, versuchte ihn nach Kräften zu kontrollieren. Ihr fehlten Stücke der Realität wie Körperteile. An diesen Stellen versuchte sie, die Mitglieder der langsam wachsenden Familie einzusetzen. Das klappte nicht so gut, deswegen litt sie unter Verspannungen, besonders im Schulterbereich. Sie war eine über die Maßen kräftige Frau. Nachdem die Kinder sich aus dieser Zone muskulärer Verfügung verabschiedet hatten, durch Auswanderung, Suizid, Begründung einer weit von den Vorlieben der Eltern abliegenden Kleinbürgerexistenz, konzentrierte sich ihr Kontrollbedürfnis auf den ihr verbliebenen Mann. Er hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt. Durch außergewöhnliche berufliche Courage glich er aus, was er zu Hause entbehrte. Nach dem frühen Tod des Sohnes, dann der rasch folgenden Pensionierung, begann er immer ausgiebiger zu schlafen. 12 bis 14 Stunden am Tag. Er hatte die Kunst entwickelt, schlafend die letzten 50 Jahre seines Lebens zu unterlaufen. Der Kokon war noch da, unbeschädigt, wie es schien. Wenn er schlief, zog sich das mit der Zeit ein wenig rund gewordene Gesicht schafsmäßig in die Länge. Das war sein zweites Gesicht des Schlafs. Das Urvertrauen, das ihm als Kind eingeflößt worden war, hatte zumindest ausgereicht, ihm diese Fähigkeit zu erhalten. Was ihr hier gehört habt, das war eine kurze Erzählung aus einem Buch, das 2019 im Büchner Verlag erschienen ist. Das eigensinnige Kind ist der Titel des Buches, der Untertitel Über unterdrückten Widerstand und die Formen ungelebten Lebens. Sein Autor heißt Wolfram Ette. Es ist ein halb essayistisches, halb wissenschaftliches, halb literarisches Buch und es umfasst nur etwas mehr als 100 Seiten. Es geht in diesem Buch um Familienkonstellationen, um deutsche Märchen, um Wojciech und Struwwelpeter, um Amokläufer und um das Internet. Das Essay kreist dabei um die Interpretation eines Märchens aus den Sammlungen der Gebrüder Grimm, das eigensinnige Kind. Ein Märchen, das durch seine Kürze und durch seine Brutalität erschrickt. In diesem Erschrecken ist der zentrale Bezugspunkt des Buchs von Wolfram Ette die Kategorie des Eigensinns. Um den Eigensinn und um das eigensinnige Kind soll es auch in dieser Sendung gehen. In der kommenden Stunde erwartet euch quasi eine Buchvorstellung oder eine unbedingte Leseempfehlung. Dafür habe ich mit Wolfram Ette gesprochen. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Es war einmal ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Das ist das ganze Märchen vom eigensinnigen Kind, zu finden in der Sammlung der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Wolfram Ette ist Literaturwissenschaftler, beschäftigt sich mit der Gattung der Tragödie und dem literarischen Stoff des Abenteuers und immer wieder mit dem Verhältnis von Literatur und Psychoanalyse. Die Entdeckung des Märchens vom eigensinnigen Kind war für Ette der Ausgangspunkt für den Schreibprozess an seinem eigenen Buch über das eigensinnige Kind. Ja, der Ausgangspunkt war, dass ich Geschichte und Eigensinn von Alexander Kluge und Oskar Negt gelesen habe. Und da fand ich dieses Märchen. Ich kannte das nicht. Irgendwann in meiner Studiumszeit, bilde ich mir ein, habe ich ja sogar mal die gesamte Märchensammlung der Gebrüder Grimm durchgelesen, aber ich muss es irgendwie überlesen haben, konnte mich daran nicht erinnern. Es war dann jedenfalls so, als ich dieses Märchen las, das hat mich irgendwie umgehauen. Es hat mich wirklich umgehauen. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Text, der ist sozusagen wie Kafka und Heiner Müller zusammen, nur noch härter, noch finsterer, noch kälter, noch unerbittlicher. Und ich hatte auf der einen Seite das Gefühl, es hat sehr viel auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, aber es hat auch etwas mit den gesellschaftlichen Entstellungen zu tun, mit denen die Menschen durchs Leben gehen. Und da habe ich dann eigentlich im Verlauf von 8 Jahren dazu Material gesammelt, habe geschrieben, habe verworfen, habe viel mehr geschrieben als das, was dann am Ende in das Buch eingegangen ist, habe also versucht, die Sache zu verdichten. Und so ist dann dieses Buch auch als so eine Art Agglomerat sehr unterschiedlicher Texte entstanden. Da gibt es ja quasi wissenschaftliche Texte mit Fußnotenapparat und so. Dann gibt es literarische Texte, dann gibt es persönlich gehaltene Texte. Und dann gibt es so essayistische Texte, die eher so versuchen, eine gedankliche Schneise zu bahnen, sich aber jetzt um Nachweise auch nicht groß kümmern. Das trifft halt alles irgendwie zusammen, weil mir schien, dass man dem Druck, der von diesem Märchen ausgeht, oder den Schock, den es mir jedenfalls erteilt hat, dass ich dem überhaupt nur gerecht werden kann, wenn ich gewissermaßen auf verschiedenen Ebenen die Sache versuche zu parieren, also auf einer wissenschaftlichen Ebene, auf einer essayistischen Ebene, auf einer literarischen Ebene. Nur dann bin ich sozusagen dem, was von diesem Märchen ausgeht, gewachsen. 1981 veröffentlichten Oskar Negt und Alexander Kluge das Buch mit dem Titel Geschichte und Eigensinn. Nicht zu übersehen ist im Titel des Buches die Referenz zu dem neomarxistischen Klassiker Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukacs. Nur, dass hier an die Stelle des Klassenbewusstseins der Eigensinn getreten ist. Das Buch von Negt und Kluge untersucht Arbeitsverhältnisse und Arbeitsvermögen, zentral dabei die Kategorie der Erfahrung und die menschlichen Sinne, Sinnlichkeit. Es widmet sich dem Unterlaufen von Vorgaben und widerständigen, also eigensinnigen Handlungen. Hören wir Negt und Kluge selbst. Eigensinn, eigener Sinn, Eigentum an den 5 Sinnen, dadurch auch Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber allem, was in der Umwelt passiert. Das ist es ja, was in der individualgeschichtlichen Entwicklung überhaupt erst aufgebaut werden muss, um die Menschen lebensfähig zu machen. Damit es Eigensinn geben kann, muss schon eine starke Autonomie des Verhaltens erobert sein. Ich kann es auch anders ausdrücken. Die Strafe, die das eigensinnige Kind bis unter die Grabdecke hinein erfährt, ist die moralische Antwort auf eine vorausgegangene kollektive Enteignung der Sinne, die nicht geglückt ist. Wäre sie gelungen, bedürfte es nicht der Verfolgung bis ins letzte Glied. Der traumatische Schrecken sitzt für Jahrhunderte in den Gliedern der Gesellschaft. Eigensinn ist keine natürliche Eigenschaft, sondern entsteht aus bitterer Not. Er ist der auf einen Punkt zusammengezogene Protest der Enteignung, Resultat der Enteignung der eigenen Sinne, die zur Außenwelt führen. Soweit Oskar Negt und Alexander Kluge. Wolfram Ette hat sein eigenes Buch durchaus im Anschluss an Geschichte und Eigensinn geschrieben, aber auch in Abgrenzung zu Negt und Kluge. Auch das eigensinnige Kind widmet sich der Kategorie des Eigensinns, aber in einer anderen Stoßrichtung. Das Problem ist, je länger ich darüber nachdenke, desto schwerer fällt es mir, diesen Begriff zu definieren. Es gibt da sozusagen ein grundsätzliches systematisches Problem, und soweit ich das beurteilen kann, habe ich auch nicht den Eindruck, dass Kluge und Negt das auf diesen 700 sehr komplizierten und sehr anspruchsvollen Seiten selbst gelöst hätten. Die Frage ist, ist der Eigensinn das, was das Wort prima vista erstmal besagt? Ist es der eigene Sinn? Ist es einfach das Besondere, das Eigentümliche, was jedem Menschen zugehört? Oder ist es das, was das Märchen am Anfang entwirft? Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat immer nicht, was seine Mutter von ihm wollte. In dieser Lesart ist der Eigensinn ja Widerstand. Ist immer Widerstand gegen Forderungen, gegen eine äußere Gewalt. Aber die Frage ist doch, ist das nicht selber schon eine verzerrende Perspektive, die von dem Märchen eingenommen wird? Also, das systematische Problem, das da steckt, ist Eigensinn ein, man könnte sagen, relationaler Terminus, oder ist es ein, ja, sagen wir mal, essentialistischer Terminus? Und das verbindet sich nun damit, dass die Vorstellung Eigensinn als eigener Sinn, also als das, was wir gewissermaßen für uns in größter Nähe zu uns selbst, Heidegger hätte gesagt, im eigensten Sinne sind, dass es das ja in dieser Form so nicht gibt. Wir sind ja Beziehungswesen. Wir sind Beziehungswesen vom ersten Moment an, in dem wir auf die Welt kommen. Das heißt, das, was wir selber sind, entwickelt sich ja immer nur in der Beziehung zu unseren Bezugspersonen, Vater, Mutter, sonst irgendwelche Menschen, die nah um uns sind und die uns bei unserem Weg in die Welt helfen. Das heißt, man muss also fragen, gibt es so etwas wie positiven Eigensinn, der aus gelingenden Beziehungen hervorgeht? Und gibt es so etwas wie negativen Eigensinn, der aus misslingenden Beziehungen hervorgeht? Das Buch von Negt und Kluge wird in meinem Buch eher am Rande berührt. Und mir ist erst hinterher klar geworden, warum. Kluge und Negt, etwas verkürzt gesagt, beschäftigen sich mit dem positiven Eigensinn. Also mit dem Eigensinn, der aus gelingenden Beziehungen hervorgeht. Und sie untersuchen, wie sich ein solch positiver Eigensinn gesellschaftlich auswirken könnte, wenn man ihn zum Beispiel in den Arbeitsverhältnissen Raum geben würde. Und mein Buch untersucht die pathologischen Folgen unterdrückten Eigensinns. Das ist der Unterschied. Deswegen sind die Berührungsflächen, die Berührungszonen zwischen diesen Büchern trotz des ähnlichen Titels überhaupt nicht so groß. Eigensinn als relationaler Begriff. Das heißt, Eigensinn ist nichts Ursprüngliches, er ist immer eine Reaktion und insofern vermittelt. Eigensinn ist keine unabhängige, als solche bestehende Eigenschaft, sondern besteht immer nur in Beziehungen. Er ist immer eine bestimmte, eine konkrete Reaktion auf vorgegebene Verhältnisse und so von diesen abhängig. Die meisten Menschen tragen beides in sich. Die unterdrückende Macht und den Eigensinn, der durch diese Macht ausgelöst wird und sie in begrenztem Rahmen in Frage stellt. Das bedeutet, dass Eigensinn von den gegebenen Verhältnissen gefärbt ist. Und es bedeutet, dass er gelingen oder misslingen kann, dass er ein Individuum in gewissem Maße vom Vorgegebenen emanzipieren kann oder aber noch fester an das Gegebene fesseln kann. Es gibt durchaus hässliche Seiten des Eigensinns. Und das heißt auch, Eigensinn muss nicht zwangsläufig Rebellion, Widerstand, Aufbegehren sein. Er kann auch Überlebensstrategie sein. Strategie, in den herrschenden Verhältnissen zurechtzukommen und sich darin trotzdem etwas Eigenes zu bewahren. Skurrile Hobbys, Marotten und Zwangshandlungen gehören auch dazu. Man könnte wahrscheinlich es so konstruieren, dass sich der Eigensinn an einer bestimmten Stelle mit etwas berührt, was Adorno in der negativen Dialektik immer wieder versucht zu umkreisen, nämlich mit der Frage des Nicht-Identischen. Also wir befinden uns in ununterbrochenem identifizierenden Zugang auf Menschen, auf Dinge. Wir nageln sie fest, wir fällen Urteile über sie und die Dinge oder die Menschen oder die Sachen oder die Verhältnisse, die setzen uns Widerstand entgegen. Also wenn wir jedenfalls einigermaßen aufmerksam sind, dann spüren wir diesen Widerstand. Wir merken, dass darin etwas nicht aufgeht. Das heißt, wir fragen zurück, wir versuchen die Sache neu, anders, besser, aus einer anderen Perspektive zu beschreiben. Und in diesem ewigen Hin und Her ergibt sich dann ein nicht identifizierendes Bild der Sache, wobei die Sache eben wirklich Verhältnisse von Menschen wie Dinge sein können, das nicht identifizierend ist und in dem also der Eigensinn zur Geltung käme. Die Schwierigkeit, der ich in den Diskussionen über mein Buch immer wieder begegnet bin, die liegt so etwas darin, dass Eigensinn immer als ein sehr, sehr positiver Begriff genommen wurde, fast wie eine Art utopischer Begriff. Und dass sich auch Vorstellungen von gesellschaftlichem Widerstand, Möglichkeiten der Veränderung der Verhältnisse irgendwie an diesen Begriff des Eigensinns geheftet haben. Ich will das gar nicht leugnen, aber mein Buch handelt davon nicht. Mein Buch handelt von den pathologischen Folgen unterdrückten Eigensinns. Mein Buch handelt davon, was passiert, wenn der Eigensinn in dieser kalten, brutalen, herzlosen, absolut vernichtenden Art und Weise fertig gemacht wird, wie das in diesem Märchen der Fall ist. Das Buch fragt danach, das Kind ist ja am Ende tot, liegt im Grab, und das nehme ich als Metapher. Ich nehme das als Metapher eines Lebens, das in sich tot ist, eines Lebens, das in sich nicht mehr lebt, weil der Eigensinn kaputt gemacht wurde. Ich frage also, was für Typen kommen da denn raus und geistern dann durch die Gesellschaft? Die andere Seite, der gute Eigensinn, der positive Eigensinn, das ist etwas, was eine große Rolle spielt bei Negt und Kluge, wobei ich da doch sozusagen noch eine kritische Anmerkung dazu machen möchte. Wie viele Anhängerinnen und Anhänger der kritischen Theorie verstehen Kluge und Negt nicht viel von Psychoanalyse. Oder anders gesagt, vielleicht verstehen sie viel davon, aber sie trauen sich da nicht richtig ran. Das Buch behandelt in einer befremdlichen Abstraktion, und zwar sogar an den Stellen, wo es um dieses Grimmsche Märchen geht, wo ja ganz offensichtlich Mutter-Kind-Verhältnis, also ganz private, familiäre, intime Dinge erst einmal zur Sprache kommen, redet über gesellschaftliche Entfremdungsprozesse. Also nimmt das Märchen als Metapher für gesellschaftliche Entfremdungsprozesse. Das ist wirklich sehr eigenartig. Es gibt ein Kapitel über Psychoanalyse, das ist kaum verständlich und ich finde auch nicht sehr einschlägig. Also das ist sozusagen die zweite Lücke, in die mein Buch springt. Also versucht, diese aus der Konstruktion von Negt und von Kluge selber etwas herausgehaltene Familiensphäre, die psychologische Sphäre, misslingende, am Rande, aber auch wirklich nur am Rande, auch gelingende Eltern-Kind-Verhältnisse ins Spiel zu bringen, ja, um klarzumachen, dass gesellschaftliche Entfremdungsprozesse darauf fundiert sind, beziehungsweise sich eben darüber realisieren, verkörpern und fortsetzen. Musik. Es war immer ein Kind, eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden und kein Arzt konnte ihm helfen. Und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Das Märchen vom eigensinnigen Kind erschreckt durch seine Brutalität, aber auch durch seine Kürze. In diesem Märchen steht kein Wort zu viel, eher stehen etliche Worte zu wenig. Die Geschichte hört auf, ehe sie richtig angefangen hat. Es ist, als wäre es die Quintessenz eines verlorenen Lebens, von dem es mehr nicht zu sagen gibt. Weder über die Mutter noch über das Kind wird irgendetwas gesagt, das über ihre Benennung als Mutter und Kind hinausgeht. Nicht einmal, ob es sich um einen Jungen oder um ein Mädchen handelt, wird irgendwie angedeutet. In vielen Märchen werden historische Erfahrungen verarbeitet. Etwa das Ende der germanischen Familien- und Gemeindeordnung, die Zerstörung der Familien durch den Dreißigjährigen Krieg oder die Entstehung der geldvermittelten Marktwirtschaft. Demgegenüber scheint das Märchen vom eigensinnigen Kind von jedem historischen Kontext entkleidet, als ob sich in ihm eine sehr grundlegende menschliche Erfahrung überhistorisch verdichtet. Die Handlung ist, ja, von niederschmetternder Einfachheit, ne? Also ich kann jetzt nur aus dem Kopf zitieren, es war ein Kind eigensinnig und tat immer nicht, was seine Mutter von ihm wollte. Da ließ der liebe Gott es krank werden und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es aber begraben und Erde über es gedeckt war, da kam immer wieder das Ärmchen aus der Grube heraus. Und so oft sie hingingen und Erde darüber deckten, das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter zuletzt zum Grabe gehen und mit der Rute auf das Ärmchen schlagen. Und da zog es sich ein und das Kind hatte nun endlich Ruhe unter der Erde. Das ist dieses Märchen, was ja so unheimlich ist durch seine Kürze, über die Unerbittlichkeit. Es gibt ja niemanden, der irgendwie mal die Partei dieses Kindes ergreifen würde. Alle sind dagegen, der liebe Gott ist dagegen, die Mutter ist dagegen, die anderen, also die in der Gemeinde, sind dagegen. Alle wollen nichts anderes, als dass das Kind endlich Frieden gibt, und verfolgen die Lebensregungen noch bis über den Tod hinaus, oder anders gesagt, begraben es eigentlich lebendig und verhindern aber, dass dieses Leben unter der Erde sich noch zeigt. Ich würde sagen, dass in diesem Märchen kein spezifischer historischer Kontext aufgerufen wird. Es gibt ja eine Menge Märchen, wo sich so Historisches und Psychologisches überlagert und durchdringt. Es gibt diese Märchen, die so die Erinnerungen an die Landsknechte, den Dreißigjährigen Krieg aufrufen, diese heimatlos gewordenen, aber auch beschäftigungslos gewordenen Soldaten, die durchs Land ziehen. Es gibt Märchen, die die Rationalisierungsprozesse in der frühen Neuzeit in Erinnerung rufen, wo also die Söhne beispielsweise ausgeschickt wurden, weil der Bauernhof, von dem sie kommen, sie nicht mehr ernähren kann. Ich glaube, das ist in dem Märchen nicht so. Da ist mir jedenfalls nichts eingefallen, sondern es ist eine bestimmte Matrix, ein bestimmtes Eltern-Kind-Verhältnis, das unter den verschiedensten historischen Kostümen und Verkleidungen immer wieder auftauchen kann. Das ist ein Stück weit unabhängig von der bürgerlichen Kultur, das ist ein Stück unabhängig von den Eltern-Kind-Verhältnissen der Vorneuzeit, der Neuzeit, der Moderne. Es lässt sich da sozusagen irgendwie abwandelnd überall darauf beziehen. Es ist sozusagen wie so ein Brühwürfel, den man immer wieder neu auflösen muss, den man immer wieder mit der eigenen Erfahrung, aber letztlich auch mit der Erfahrung der eigenen Epoche oder mit der Erfahrung der Epoche, die man gerade im Sinn hat und mit der man sich gerade beschäftigt, in Verbindung bringen, darin auflösen muss, um die Sache konkret zu machen. Ja, das ist wie so ein Skelett oder so eine Verdichtung. Alles mögliche historisch Ephemere ist von dem Ding ab- und weggeschlagen. Und nicht zuletzt verdankt es dem auch diese unheimliche Kälte und Nüchternheit. Geradezu sprichwörtlich ist das Ende vieler Märchen, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Diese Märchen erzählen die Ausnahme von der Regel, wie es einem Mann oder einer Frau gelungen ist, mit Ehrlichkeit oder Naivität am Ende doch alles zu erreichen, zu Reichtum oder einer anderweitigen Form des Glücks zu kommen. Das Märchen vom eigensinnigen Kind ist das Gegenteil davon. Es erzählt die Geschichte des Scheiterns, die nicht erzählt werden kann. Das Schicksal der vielen, denen das Leben nicht vergönnt war und die von der Geschichte verschluckt wurden. Das Märchen vom eigensinnigen Kind erschrickt nicht nur durch seine Kürze, seine Kälte und Nüchternheit, sondern auch durch die in ihm beschriebene nackte Gewalt. Der Text erinnert daran, dass körperliche Gewalt gegen Kinder vor nicht allzu langer Zeit weit verbreitet war. Im übergroßen Teil der menschlichen Geschichte waren Kinder unmittelbarer Gewalt ausgeliefert. Kinder wurden getötet, ausgesetzt, geschlagen und sexuell missbraucht. Erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzt sich in den westlichen Gesellschaften durch, dass Kindheit eines entsprechenden Schutzraums bedarf und dass Kinder einer empathischen Unterstützung durch die Erwachsenen bedürfen. In den Industriegesellschaften hat die körperliche Gewalt gegen Kinder abgenommen. Das ist nicht zuletzt auf das Verbot der Prügelstrafe an den Schulen zurückzuführen. Aber heißt das, dass das Märchen vom eigensinnigen Kind nichts über unsere heutigen Verhältnisse sagen kann? Die Abwesenheit von unmittelbarer körperlicher Gewalt heißt nicht die Abwesenheit von Gewalt überhaupt. Und die Vermitteltheit von gesellschaftlichen Konflikten, etwa durch den Sozialstaat, heißt nicht das Ende von Konformität und gegenseitiger Quälerei. Die Bestrafung des eigensinnigen Kindes erzählt vielleicht auch von Gleichgültigkeit, Beziehungslosigkeit loswerden wollen. Ich weiß noch nicht mal, ob der Begriff der Strafe richtig ist. Denn das setzt fast schon zu viel Beziehung voraus. Na, wenn ich ein Kind bestrafe, weil es irgendwas falsch gemacht hat, weil es irgendwas kaputt gemacht hat, über das ich mich aufrege, dann ist es jedenfalls eine Beziehung, vielleicht keine gute. Aber es ist in der Regel eine emotionale Beziehung. Man hat in diesem Märchen das Gefühl, es kommt gar nicht richtig dazu. Diese Mutter will einfach nicht, dass das Kind lebt. Ja, Leben ist Eigensinn, schreiben Kluge und Negt an einer Stelle. Alle Lebensäußerungen sind ihr zu viel. Und deswegen wird das Kind auch nur mit der Rute dann dafür bestraft, dass es eben das Ärmchen raushebt. Also es wird dafür bestraft, dass es leben will. Und ich würde eben sagen, dass die Verbindung im Grunde gar nicht so sehr zu dem, was man sich typischerweise unter autoritärer Erziehung vorstellt, besteht. Also zwischen einem rumschreienden Vater, einem Alten, der prügelt und so weiter. Und sondern tatsächlich zu Formen der Kälte und der Überwachung, die eigentlich nicht wollen, dass das Kind da ist und lebt und existiert. Für mich ist, ja, was weiß ich, wenn ein zweijähriges Kind das iPad vor die Nase gesetzt bekommt, damit es Ruhe gibt und die Eltern ihren Dingen, den Dingen, die sie tun müssen, den Dingen, die sie tun wollen, nachgehen können, ja, dann steht das für mich in einer größeren Nähe zu dem Märchen als eine prügelnde elterliche Bezugsperson. Oder wenn Johanna Haarer in dem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das ein Best- und Longseller in der Zeit des Nationalsozialismus war, den Müttern empfiehlt, sofort nach der Geburt das Kind in ein extra Zimmer zu verbringen. Auf keinen Fall auf das Schreien der Kinder zu reagieren. gegenüber dem Kind vor allem die zeitlichen Rhythmen des Stillens und dann später des Essens durchzusetzen. Ganz egal, was das Kind meint. Wenn solche Sachen dann eine Neuauflage erleben, in so Bestsellern wie Jedes Kind kann schlafen lernen, was auch ganz stark über die Implementierung zeitlicher Rhythmen auf Kleinstkinder geht, dann hat das für mich sehr viel mit dem Märchen vom eigensinnigen Kind und mit der Kälte zu tun, um die es da geht. Das wären für mich so historische Verdeutlichungsformen. Und ja, wie gesagt, die klassische autoritäre Erziehung steht da bei mir gar nicht so sehr im Fokus. Das will überhaupt nicht sagen, dass die keine Probleme hätte. Aber es gibt da, glaube ich, keine gute Verbindung zu diesem Märchen. Na, du kennst ja bestimmt bei Foucault in Überwachen und Strafen diese Gegenüberstellung. Am Anfang wird die Strafe geschildert, das ist die öffentliche Hinrichtung, die Leute sind alle drumherum, es ist ein riesiges Geschrei, es sind große Gefühle, es soll ein Exempel statuiert werden. Die ganze Sache hat eine ganz große emotionale Strahlkraft und sie ist sozusagen ein heißes Ereignis. Und darüber soll letztlich natürlich auch erzogen werden. Warum? Naja, es gab keine Systeme der Überwachung, es gab keine Pässe, keine Personalausweise. Man konnte 30 Kilometer sich verziehen und war nicht mehr zu finden. Ja? Deswegen waren diese hochsymbolischen Strafaktionen, in denen die Leute die Hände abgehackt und die Köpfe abgeschlagen wurden, so ungeheuer wichtig. Und Foucault sagt, naja, mit fortschreitender Rationalisierung kommt dann dieses System der Überwachung. Das ist kalt, wir müssen gar nicht mehr diese Gewalt zufügen, weil es nicht mehr nötig ist. Ja? Das heißt aber nicht, dass die Herrschaftsverhältnisse sich vermindert hätten. Möglicherweise haben sie sich sogar vermehrt und verschärft, aber verringert und vermindert haben sie sich jedenfalls nicht. Ja, so etwas in dieser Art schwebt mir da vor Augen. Beim Eishockeytraining in Halle an der Saale. Die Umkleidekabine riecht so, wie Umkleidekabinen immer riechen. Schweiß, schlechte Luft, Käsefüße. Ein Raum ohne Fenster. Hier kommt noch dazu, dass etwa 100 Schlittschuhe dort gelagert sind. Die meisten jungen Nachwuchsspieler sind schon auf dem Eis. Ich möchte gern ein bisschen mittrainieren, komme aber mit den vereinseigenen Schlittschuhen nicht zurecht. Es ist nur noch ein 10- oder 11-jähriger Junge mit seinem Vater da. Als einziger mit allem ausgestattet, was man als Profi so braucht. Durch die Schulterpolster, Knie- und Schienbeinschoner, darüber dann das weite Trikot und die bis zum Knie reichende Hose, wirkt er in der kleinen Nachwuchsmannschaft, die vor allem durch Lust, gemeinsam spielen zu wollen, zusammengehalten wird, wie ein Fremdkörper. Er ist spät dran, weil er das alles anziehen muss. Unablässig schimpft sein Vater auf ihn ein. Er sieht gut aus. Brille, Schiebermütze, graumeliertes Haar. Sein Sohn schwitzt schon jetzt in der Rüstung, in die er von seinem Vater gezerrt und gestoßen wird. Er ist übergewichtig. Und ich kann mir vorstellen, wie das den attraktiven Mann wurmt, der vor ihm kniet und ihm immerzu mäkelnd und nörgelnd in die Schuhe zu helfen versucht. »Du machst nicht mit«, herrscht er ihn an. »Du spannst dich nicht an. Kannst du dich bitte einmal konzentrieren?« Der Junge antwortet nicht und ich verstehe, dass er sich nicht anspannt, dass er auf die Bemühungen des Vaters mit nicht genügend Gegendruck antwortet. Bei ganz kleinen Kindern nimmt man das hin, wenn man sie anzieht. Bei großen kann es einen rasend machen. Aber warum zieht er ihn eigentlich überhaupt an, sein großes Kind, wie ein Knappe den Ritter? Sie sind ja nicht mehr ein Fleisch und das bekommt er nun deutlich zu spüren. Vermutlich sind sie spät dran. Vermutlich weiß der Vater aber auch, dass solche Aktionen nichts bringen, sondern im Fall eines 10-Jährigen alle Abläufe weiter verzögern. Will er ihn niedermachen? Sucht er eine Gelegenheit, seinem Sohn, der schwankend und unglücklich in dem Gehäuse hockt, in dem sich die väterlichen Ansprüche verkörpern, mitzuteilen, dass er, sein missratener, übergewichtiger Sohn, eben diesen Ansprüchen nicht genügt? Dass er ihnen niemals genügen wird? Dass er ein fettleibiger, undisziplinierter Versager ist? Im Grunde nutzt der an seinem Sohn herumnestelnde, immer lauter werdende Vater meine Anwesenheit aus. Er ruft mich zum Zeugen seiner Schande an, die er in die Welt gesetzt hat und der er selbst sich unendlich überlegen glaubt. Ich sitze halb abgewandt von den beiden und werfe ab und zu einen Blick in das ausdruckslose Gesicht des Jungen, der nicht reagiert und dadurch seinen Vater immer mehr in Zorn bringt. Hoffentlich beginnt bald die Pubertät. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Das eigensinnige Kind der Gebrüder Grimm hat keinen Vater. Aber es fällt nicht schwer, in der Figur des lieben Gottes den Vater zu erkennen. Abwesend in aller Regel, aber doch als diffuse Drohung präsent. Er lässt es krank werden und bringt es zu Tode. Das kann umgekehrt heißen, es ist seine Abwesenheit, die das Kind krank macht. Es wird krank, weil ihm sein Vater fehlt, weil ihm mit der Autorität gleichzeitig ein Identifikationsangebot vorenthalten wird. Ja, ich denke, man kann das in zwei Richtungen deuten, und zwar eigentlich genau in der Weise, wie du es selber schon angedeutet hast. Auf der einen Seite kann man sagen, naja, Gott in diesem Märchen, der das Kind krank werden lässt, ist die Vaterersatzfigur. Ja, das ist sozusagen der von ferne strafende Vater. Die Mutter kommt nicht zurecht. Ja, das ist sozusagen irgendwie eine klassische und auch etwas klischeehafte, aber bestimmt auch nicht völlig unzutreffende Familiensituation, dass also der Vater, ne, bei Lacan die Instanz des Gesetzes, ja, als strafende, krankmachende Autorität von ferne da hineinwirkt. Die andere Deutungsmöglichkeit ist halt tatsächlich, dass es einen Vater nicht gibt oder dass es sozusagen, dass der Gott so eine Art internalisierter Vater ist, ja, also dass das Krankwerden eine innerpsychische Reaktionsweise des Kindes auf die Auseinandersetzungen oder die Unterdrückung durch die Mutter ist und dass es eben insgesamt eine Familien- und Erziehungssituation darstellt, in der es keinen Vater gibt, also alleinerziehend. Und das ist eben auch so interessant. Ja, das Märchen lässt das einfach offen. Das ist so herunterskelettiert, dass man damit sowohl in Bezug auf eine traditionelle Familiensituation was anfangen kann, als auch in Bezug auf die Situation einer alleinerziehenden Mutter, die wahrscheinlich noch einmal ganz besonderen Konflikten mit dem Kind ausgesetzt ist. Das eigensinnige Kind ist ein Märchen über alleinerziehende Mütter. Es passt in eine Zeit, in der Frauen zu großer gesellschaftlicher Selbstständigkeit gelangt sind. Andererseits werden sie aber durch Trennung und Ähnliches immer wieder in die Rolle der Hausfrau und der pädagogischen Hauptverantwortlichen gedrängt, deren sie sich entledigen wollen. Der darin liegende Konflikt führt zu Aggression gegen Kinder. Wir leben in einer historischen Übergangsphase, in der sich die Norm von der heterosexuellen Kleinfamilie Mutter, Vater, Kind aufzulösen beginnt. Dass sich die eindeutigen Zuschreibungen von Mann und Frau auflösen, ist ein Fortschritt. Das Idyll der Kleinfamilie selbst war eine Lüge. Aber dieser Fortschritt hat sich bisher nicht zu einem größeren gesellschaftlichen Rahmen ausbalanciert, in dem gelingende Beziehungen möglich wären. Im Gegenteil. Dieser Fortschritt ist eingebettet in verschärfte Konkurrenz, Leistungsdruck und instrumentelle Rationalität. Auch Kinder haben unter dieser Entwicklung zu leiden. Und wir befinden uns in einer historischen Übergangsphase in einem weiteren Sinne. In einer Situation, die von katastrophischen Zukunftserwartungen geprägt ist. Ja, ich glaube in der Tat, dass wir uns in der Übergangsepoche befinden, die wirklich dramatisch ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Konsens, der eigentlich die ganze Neuzeit und auch jenseits aller politischen Lager getragen hat, dass nämlich Fortschritt existiert, aufbricht und aufweicht und immer dünner und immer fadenscheiniger wird. Egal ob nun klassenlose Gesellschaft oder Wohlstand für alle, irgendwie hat diese Verheißung, dass wir uns einem besseren Ziel entgegenbewegen, auf ein besseres Ziel zubewegen. Ja, den Kommunismus und den Kapitalismus, um es jetzt mal so schematisch auszudrücken, vereint. Und die große Frage ist, was machen wir jetzt, wenn das zunehmend schwieriger wird, wenn allein schon die ökologische Situation die Möglichkeit eines evolutionären Absterbens der Menschengattung, die, wenn das geschieht, wahrscheinlich noch Millionen von anderen Lebewesen mitnehmen wird, wenn diese Möglichkeit auch nur denkbar wird. Das macht ja was mit den Menschen. Das verändert ja diese Gefühle. Und ich glaube, das hat sehr viele Konsequenzen. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Rechtsentwicklung, die Tendenz nach rechts, die immer mehr Staaten betrifft, damit etwas zu tun hat. Und dass beispielsweise die, ja, finde ich, extrem beunruhigende Entwicklung eines rechten Antikapitalismus, dem die Linke nach meinem Eindruck nicht genug entgegenzusetzen hat, damit was zu tun hat. Es wirkt sich aber natürlich auch aus auf die Familienverhältnisse. Es ist vorstellbar, dass die Familien wieder in einem größeren Maße zu Zwangsgemeinschaften werden, so wie es in der Vormoderne halt gewesen ist. Man muss es halt irgendwie miteinander aushalten. Die Zeiten sind schwierig, man muss irgendwie durchkommen. Also, dass diese Vorstellung der individuellen Selbstverwirklichung, die ja ganz stark damit zu tun hat, dass man sich eben von den Eltern losmacht, unabhängig wird, dass man in die Welt auszieht, wie es ja auch in vielen Märchen geschildert wird, dass das eine zunehmend geringere Rolle spielen wird, dass also ja, die Familienverhältnisse auch wieder enger, möglicherweise auch gewaltsamer, möglicherweise pragmatischer, aber auch vielleicht weniger von Idealen überfrachtet, die sich nicht einlösen lassen. Also das ist alles sehr offen und mir scheint, dass es interessant ist, sich dieses Märchen vom eigensinnigen Kind auch in dieser Übergangssituation anzusehen, in der nach meinem Eindruck ein bestimmtes bürgerliches Familienmodell zurücktritt, irgendwie im Schwinden begriffen ist. Und man sich einfach fragen kann, wie geht's weiter? Der bloße Fortschritt ist kein Garant dafür, dass es gut wird. Der Eigensinn ist nicht zwangsläufig eine emanzipatorische Regung. Der Eigensinn kann auch barbarische Züge tragen, kann sich in Form einer konformistischen Revolte Bahn brechen. Der Arm des eigensinnigen Kindes, der fast unabhängig zu agieren scheint, passt zu der körperlichen Fragmentiertheit, in der sich Amokläufer oder rechte Attentäter wahrnehmen. Der Gremlin ist aufsässig, aber gemein und ziert nicht selten als Tätowierung das Bein dumpfer Neonazis. Auch die Meme-Kultur rechter Internetkrieger oder der Comic-Witz der Incel-Subkultur können als Formen des Eigensinns verstanden werden. Lange lag das eigensinnige Kind im Grab. Es hatte seine Hand zurückgezogen und wartete. Die Erinnerung an die Oberwelt verblasste. In der Zwischenzeit begann es mit Gleichgesinnten zu kommunizieren. Das waren einzelne Beine, Arme, manchmal nur ein Fuß oder ein Finger, das zerrissene Geschlecht vergewaltigter Kinder. Ein Rumpf schickte dumpfe Wellen durch das Gestein. Andere Körperteile hörten sich an wie Delfine oder Fledermäuse. Jahrhunderte vergingen. Immer deutlicher wurde das, was war. Seine Eltern, der liebe Gott, der Pfarrer des Schweizer Bergdorfes, der es verprügelt und dann eingesegnet hatte, sie lagen nun auch alle unter der Erde. Schwach hörte es die Signale. Die verwesenden, den Zusammenhalt untereinander verlierenden Körperteile fügen sich so zu einem neuen Körper zusammen. Fuß an Bein, Arm an Rumpf, Kopf an Hals. Auch das dauerte Jahrhunderte. Viele Experimente schlugen fehl. Die Arbeit des unterirdischen Menschen war ebenso von Versuch und Irrtum geleitet wie die oberirdische, die in steigender Geschwindigkeit einen technischen Triumph an den nächsten reihte. Der Zustrom blieb konstant. Mit der Zeit entstanden Verfahrensroutinen, die die eintreffenden Körperteile rascher an die ihnen zubestimmte Stelle schickten. Das Ganze verwandelte sich in eine rasende Verwertungsmaschine der Erniedrigten und Beleidigten, Verlassenen und Verächtlichen, die es in einen hasserfüllten Großkörper einbaute, der zum Wiederbeginn des tausendjährigen Reiches aus der Erde bricht. Sein erstes Zeichen, die Hand, die wiederkehrt, der Hitlergruß, der Körper, der sich in eine MP verwandelt. Betrachtet man Bilder von Anders Breivik, so wird klar, dass das eigensinnige Kind keine Ruhe finden kann. Fragt sich, was bleibt. Am Anfang dieser Sendung stand gewissermaßen eine Entmystifizierung des Eigensinns als solchem. Am Ende dieser Sendung stehen die regressiven, barbarischen Formen des Eigensinns. Ist es trotzdem möglich, den Begriff des Eigensinns positiv zu wenden? Bleibt der Eigensinn trotzdem ein Bezugspunkt gesellschaftskritischer, emanzipatorischer Intentionen? Ja, unbedingt. Wie gesagt, das Buch handelt im Großen und Ganzen von den pathologischen Folgen unterdrückten Eigensinns. Also eines Lebens, das nicht leben darf und deswegen auch nicht wirklich lebt. Ein Leben, das innerlich tot ist. Und das deswegen nur zu so verzerrten, selbst gewalttätigen, zerstörerischen und selbstzerstörerischen Zuckungen in der Lage ist. Das ist aber nicht Eigensinn. Eigensinn, guter Eigensinn, richtiger Eigensinn, geht, glaube ich, aus allen Beziehungen hervor, in denen wir ernst genommen werden, in denen wir mit unseren individuellen Bedürfnissen gesehen werden, in denen wir, weil wir eben Beziehungswesen sind, aber auch erst in der Lage sind, unsere Bedürfnisse sozusagen im Austausch mit dem Gegenüber kennenzulernen und zu kultivieren, uns über sie im Klaren zu werden. Ja, also gelingende Beziehungen sind Verhältnisse, in denen Eigensinn nicht geschwächt, sondern gestärkt wird, in denen er kultiviert wird. Und ich habe da in erster Linie an die primären Beziehungen gedacht, also an die zwischen Eltern und Kindern, vor allem in einer relativ frühen Phase des Lebens. Aber das muss man nicht tun. Ich glaube, dass alle Beziehungen, die, das können auch Gruppenbeziehungen sein, das können pädagogische Beziehungen sein, das können Liebesbeziehungen sein, die nicht schematisch ablaufen, sondern in denen das, was man ist, das, was ich bin, das, was du bist, oder um nochmal Adorno mit seinem Nicht-Identischen ins Spiel zu bringen, das, was ich als erkennendes Subjekt bin und das, was das Objekt, die Sache, das Kunstwerk, der Text, was weiß ich, ist, sich überhaupt erst in diesem Hin und Her des Erkennens, der Korrektur, des Widerstands, des Nachgebens im Widerstand, des ausgehaltenen Widerstands, überhaupt erst konstituiert. Überhaupt erst das wird, was es ist, durch dieses, ja, idealerweise fast tänzerische Beziehungsspiel. Und insofern könnte man sagen, ist das Buch, ja, wie so eine Art Negativbild einer Utopie. Also es versucht gewissermaßen zu benennen und abzuhaken, was alles schief geht. Aber natürlich will ich nicht, dass es schief geht, sondern es geht mir ja darum, ein Bild zu entwerfen, wie können Beziehungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen so funktionieren, dass Eigensinn und Eigensinn bedeutet Individualität herauskommt und ausgehalten werden kann. Ne? Adorno hat gesagt, irgendwie die Utopie ist ohne Angst verschieden sein. Eigentlich geht es darum, wie müssen die Beziehungen beschaffen sein, damit das möglich ist. Im Zentrum dieser Radiosendung stand das Buch »Das eigensinnige Kind über unterdrückten Widerstand und die Formen ungelebten Lebens« von Wolfram Ette, der in dieser Sendung zu hören war. Vieles von dem hier Gesagten war unvollständig, konnte Zusammenhänge nur andeuten. Empfohlen sei daher die Lektüre des genannten Buches, das 2019 im Büchner Verlag erschienen ist. Aber auch das Buch selbst hat leere Stellen. Der Autor sagt mit Bertolt Brecht, dass in diese Leerstellen die Lesenden mit dem Urteil dazwischenkommen können. Dasselbe gilt für die Hörerinnen und Hörer. Wer mit dem Autor des Buches diskutieren möchte, hat am 6. November in Leipzig die Möglichkeit dazu. Unter dem Titel »Das eigensinnige Kind« findet da ein Tagesseminar im Coney Island Infoladen statt. Neben Wolfram Ette wird da auch die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Karin Nungeser anwesend sein. Und im Fokus wird unter anderem die Pädagogik von Johanna Harrer stehen, die in dieser Sendung kurz angedeutet wurde. Dieses Tagesseminar findet statt im Rahmen einer Veranstaltungsreihe über Kritik und Eigensinn. Infos dazu finden sich auf der Internetseite des Coney Island. In dieser Sendung sprach Ralf Wendt das Märchen vom eigensinnigen Kind und Tina Klatte las das Zitat von Oskar Negt und Alexander Kluge sowie mehrere Auszüge aus dem Buch von Wolfram Ette. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Er irrte durchs Leben. Gebeugt, das Haar wurde schnell lichter. Er kultivierte es sogar durch eine Tonsur, die er sich schneiden ließ. Ein altes Kind mit Anfang 30. Hinter der leisen und stockenden Stimme eine Existenz, die mit jedem Atemzug sich selbst zurücknimmt und verhalten die Augen aufschlägt, spürt man die traurige Vergangenheit. Die Eltern desinteressiert, die Klassenkameraden prügelten den geborenen Verlierer Tag für Tag. Er hörte lieber zu, anstatt zu reden. Dafür reichte oft die Kraft nicht. Seine große Leidenschaft, das Radio. Das war sein Hollywood der Stimmen. Die Stimmen der Radiomoderatoren waren schöne Körper, die umeinander tanzten und spielten, wie man es auf den Bildern von Matisse sehen kann. Manchmal war sein Kopf den ganzen Tag voll von ihnen. Den Ausdruck Kopfkino verstand er nicht. Für ihn gab es nur Kopfradio. Besonders liebte er Deutschlandfunk. Das Programm war nicht sein Fall, wohl aber die Güte der gut ausgebildeten Stimmen. Im digitalen Zeitalter war er nur zögernd angekommen. Er fand sich zurecht, besaß aber lange keinen eigenen Rechner. Alle anfallenden Computerarbeiten erledigte er in der Universitätsbibliothek. Sonst aber verkörperte sich in ihm der Geist des elektromagnetischen Zeitalters. Kofferradios, Tonbandgeräte, einen Bericht über das Trautonium hatte er verschlungen und träumte von einem Nachbau. Undenkbar, dass er jemals eine Freundin gehabt hatte oder haben würde. Er war körperlos geworden. Nur in den feingliedrigen Händen zitterte etwas nach. Sein Körper hatte sich in den Stimmen verloren, die unsichtbar durch seinen Kopf wanderten. So lebte er hin, als stille Weisheitsgestalt der linken Szene in der kleinen Universitätsstadt. Von ihr wurde er respektiert. Unglücklich schien er nicht zu sein, bloß sprachlos.